Frauen sind andere Geschöpfe. Die sind nicht von dieser Welt. Also, wenn es nach mir ging, ich täte sie alle auf den Mond schießen. Ja, alle. Es beginnt mit diesem bitteren Statement eines völlig frustrierten 40-jährigen Vaters, der seine Tochter erst nicht sehen durfte und als es ihm die Gerichte endlich gestatteten, feststellte, wie sehr sich das Mädchen von ihm entfremdet hatte. Leidende und oft auch sehr deprimierte Väter hat Regisseur Douglas Wolfsberger in seinem Film interviewt, die Ähnliches durchmachten wie er selbst. Viele Männer, wie dieser junge Polizist, der seine beiden Kinder immerhin noch alle 14 Tage sehen darf, waren von der Trennung völlig überrascht. Und da hat sich, denke ich, Frust aufgebaut, jetzt bei ihr in diesem Fall. Und irgendwann ist der Vulkan eben ausgebrochen. Weil ich hätte mir schon gewünscht, dass er mir vielleicht die gelbe Karte mal zeigt und so richtig merklich, so Junge, jetzt geh mal 2-3 Tage zu deinen Eltern. Da habe ich ja dann schon, das ist so ein Aha-Erlebnis. Ja, wir Männer sind primitiv, aber glücklich. Und dann mit so einem Ereignis, dann kommt so ein Aha-Erlebnis, was ist denn das jetzt? Und das hätte ich mir gewünscht, dass ich diese Chance gehabt hätte. Und die hat sie mir nicht gegeben, ich habe gleich die rote Karte bekommen. Nur indirekt hinterfragt der Filmemacher die Gründe der Frauen, die sich nicht nur von ihren Männern trennten, sondern fast ausnahmslos auch den Kontakt ihrer Kinder, meist Töchter, zu den Vätern zu verhindern suchten. Wolfsberger selbst traf es dabei besonders hart, wie er im Film schildert. Vor 2 Jahren, da war meine Tochter 7 Jahre alt, sagte sie vor Gericht, sie wollen mich gern sehen, aber ihre Mama möchte das nicht. Daraufhin beschloss das Familiengericht, dass man dem Kind dieses Hin und Her nicht länger zumuten könne und dass man den Umgang jetzt mal für 1,5 Jahre aussetze. Es kam noch schlimmer für Douglas Wolfsberger. Nach einigem Hin und Her wurde ein letztes Treffen mit der nun 9-jährigen Tochter vereinbart, bei dem sich der Regisseur von seiner Tochter für immer verabschieden sollte. Der wirklich erschütternde Film nimmt fast nur die Perspektive der Väter ein. Die betroffenen Ex-Frauen lehnen nicht nur jeglichen Kontakt zu ihren Ex-Männern ab, sie waren auch nicht bereit, sich filmen zu lassen. Bei diesem hochsensiblen Thema wird jedoch klar, irgendetwas läuft falsch in einer demokratischen Gesellschaft, wo Gerichte sich fast ausnahmslos auf die Seite der Mütter schlagen und zulassen, dass die ihre Kinder wie ihr Privateigentum betrachten und als Waffen gegen die Ex-Männer benutzen. Einer der betroffenen Väter hat auch, um seine Wut umzuleiten, daraufhin den Verein Väteraufbruch gegründet. Ich bin 13 Jahre hochbetroffener Trennungsvater, habe meine älteste Tochter, die ältere von den beiden, seit über 11 Jahren nicht mehr gesehen und habe deshalb vor 6 Jahren den Väteraufbruch für Kinder Kreisgruppe Karlsruhe gegründet. Bin der Sprecher dieser Gruppe und seit wir den Landesverband gegründet haben, der erste Vorsitzende des Landesverbandes. Und da ich so 5 bis 10 Stunden täglich in dieser Arbeit drin bin, nach 6 Jahren hast du das entsprechende Know-how. Douglas Wolfsberger hat einen parteiischen, nachdenklich stimmenden Film gedreht, der mehr Gleichberechtigung für Männer einfordert. Filmisch kann das Werk Der entsorgte Vater dabei überzeugen, während inhaltlich natürlich viele Fragen offen bleiben. Eins scheint jedoch überdeutlich. Kinder leiden unter der Trennung der Eltern und haben ein Anrecht darauf, beide Elternteile zu behalten.